Erfahrungen mit LSD. Wir hatten so einen grün-braunen, melierten Teppichboden, der plötzlich unter mir sich bewegte wie Morast. Ich traute mich nicht mehr hinzutreten, nur da, wo so Teppichbrücken lagen. Und dann wurde mir so irgendwie schwummerig. Ich legte mich auf diesen Teppichboden und ich kriegte ganz viele albtraumartige, ganz kurze, bruchstückhafte Sachen aus meiner Kinderzeit. Ich kriegte unheimliche Angst, dass mein Vater mich verprügeln würde und alles solche Sachen. Hab mir die Hosen voll gepinkelt. Und es ergriff wirklich plötzlich so irgendwas von mir Unangenehmes Besitz. 7. Juli. Ich verliere die Form. Die Stimmen um mich herum werden zu feinen Geweben, die ineinander einfließen. Ich kann sie sehen, obwohl ich die Augen geschlossen habe, und schwebe fasziniert mit. Plötzlich bekomme ich Angst, mich zu verlieren. Die Stimmen dringen in mich ein. Sie überwältigen mich. Es ist, als wenn ich keine Haut mehr hätte. Ich versuche auszusteigen und konzentriere meinen Blick auf ein Fenster. Ich schreibe auf einen Zettel 10, 20 Mal abgrenzen. Ich kann mich nicht abgrenzen. Grenze. Ich hatte oft Angst, verrückt geworden zu sein. In manchen Fällen auch Angst zu sterben. In einem Falle hatte ich auch das Gefühl, dass ich bereits gestorben bin und trotzdem noch weiter Angst haben muss. Das war die große Angst. Jetzt ist es bei mir auch soweit. Ich weiß jetzt nichts mehr. Ich kenne meinen Namen nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich arbeite, was ich mache. Ich weiß nur noch, dass ich hier sitze vor einem Tisch. Und das ist ein solches Geheimnis, etwas so Unfassbares, dass alles Denken darüber hinaus gar nicht in Frage käme. Das alleine zu verstehen, ist schon nicht möglich. Was ist das hier? Leben, sitzen am Tisch, hier sein. Die Unendlichkeit in einem Sandkorn. Erfahrungen mit LSD. Ein Feature von Barbara Mannitz. April 1943. Der Naturstoffchemiker Albert Hofmann ist auf der Suche nach einem kreislaufanregenden Mittel. Er experimentiert mit einem auf Roggen und Weizen wuchernden Pilzparasiten, dem gelobten und auch verfluchten Mutterkorn, das im Altertum als wehenförderndes Mittel diente, im Mittelalter das Mehl verseuchte und große Epidemien hervorrief und in diesem Jahrhundert Grundlage vieler Medikamente wurde. Unbemerkt kommt er mit einem Hauch der noch unbekannten Substanz Lysergsäure-Diethylamid in Berührung und erlebt einen seltsamen Rausch. 3 Tage später, am 19. April 1943, unternimmt Hofmann einen kontrollierten Selbstversuch. Aus dem Laborjournal. 16.20 Uhr. 0,5 Kubikzentimeter von 0,5-promilliger wässriger Tartratlösung Diethylamid peroral. Gleich 0,25 Milligramm Tartrat mit ca. 10 Kubikzentimeter Wasser verdünnt, eingenommen. 17 Uhr. Beginnender Schwindel, Angstgefühl, Sehstörungen, Lähmungen, Lachreiz. Ergänzung: mit dem Fahrrad nach Hause. Siehe Spezialbericht. Aus Hofmanns Spezialbericht. Die letzten Worte konnte ich nur noch mit größter Mühe niederschreiben. Ich konnte nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen und bat meine Laborantin, die über den Selbstversuch orientiert war, mich nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt, wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir meine Assistentin später, wir seien sehr schnell gefahren. Schließlich doch noch heil zu Hause angelangt. Meine Umgebung hatte sich auf beängstigende Weise verwandelt. Alles im Raum drehte sich und die vertrautesten Gegenstände und Möbelstücke nahmen groteske, meist bedrohliche Formen an. Sie waren in dauernder Bewegung wie belebt, wie von innerer Unruhe erfüllt. Die Nachbarsfrau, die Milch brachte, erkannte ich kaum mehr. Das war nicht mehr Frau R., sondern eine bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze. Aber schlimmer als diese Verwandlungen der Außenwelt ins Groteske waren die Veränderungen, die ich in mir selbst, an meinem inneren Wesen, verspürte. Alle Anstrengungen meines Willens, den Zerfall der äußeren Welt und die Auflösung meines Ich aufzuhalten, schienen vergeblich. Der Chemiker Albert Hofmann entdeckt LSD. 4 Jahre später kommt es als Medikament Delusid auf den Markt. Aus dem Beipackzettel. Eigenschaften. Delusid erzeugt in kleinen Dosen 1,5 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, vorübergehende Affektstörungen, Halluzinationen, Depersonalisationserscheinungen, Bewusstwerden verdrängter Erlebnisse und leichte neurovegetative Symptome. Die Wirkung tritt nach 30 bis 90 Minuten ein. Der Zustand dauert im Allgemeinen 5 bis 12 Stunden, doch können gelegentlich gewisse Nachwirkungen in Form phasischer Affektstörungen noch während einiger Tage andauern. Indikationen: A. Zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie, besonders bei Angst- und Zwangsneurosen. B. Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Psychosen. Delusid vermittelt dem Arzt im Selbstversuch einen Einblick in die Ideenwelt des Geisteskranken. Die wissenschaftliche Welt ist fasziniert. Nur 1/10.000stel Gramm verwandelt das erlebende Ich in ein fremdes Ich, lässt eine andere, neue Wirklichkeit entstehen, die real erscheint wie die Alltagswirklichkeit. Eine psychoaktive Substanz dieser Potenz und ohne toxische Wirkungen ist bisher unbekannt. Das Bewusstsein gewinnt eine neue Dimension. Biologisch interessierte Psychiater hoffen, Einblick in die Biochemie der Psychosen zu gewinnen. Psychoanalytiker und Psychotherapeuten entdecken in LSD einen Schlüssel zum Unbewussten. Hirnforscher wollen mehr darüber erfahren, wie die Eigenschaften und Strukturen des Gehirns mit den psychischen Erfahrungen des Menschen zusammenhängen, mit seinem Selbstbild und seinem Verhalten in der Welt. Theologen und Philosophen interessieren die visionär-mystischen Erlebnisse, die LSD auszulösen vermag, und jenen Erfahrungen ähneln, die in den heiligen Schriften der großen Weltreligionen geschildert werden. Schriftsteller, Künstler und Musiker experimentieren in Selbstversuchen. Innerhalb von 25 Jahren wird LSD zu einer der besterforschten psychoaktiven Substanzen. Es entwickelt sich eine psychedelische Kultur. Der Psychiater und Psychotherapeut Juraj Stick. Bei den ersten, zweiten oder dritten Erfahrungen ist man sehr häufig vollkommen überflutet und überwältigt von der Schönheit oder von der Intensität von diesen Bildern und Gefühlen. Zum Beispiel Musik erlebt man ganz anders, man hört anders, man sieht anders, man riecht anders, man schmeckt anders. Und diese Sinneswahrnehmungen sind faszinierend. Und das ist das, was viele Künstler interessiert hat. Für den therapeutischen Gebrauch geht es uns nicht so sehr um diese Wahrnehmungsveränderungen, sondern um das, was eigentlich passiert mit der Angst, was passiert mit bestimmten Vorurteilen oder anderen psychischen Problemen. Und diese zu bearbeiten nachher, das ist dann der Zweck. Bei den späteren LSD-Erfahrungen kann man eine Fragestellung formulieren, eine Absicht oder eine Intention. Und diese Intention kann einen spirituellen Charakter haben. Und es kann passieren, dass wir dort eine Antwort bekommen, aber es kann auch passieren, dass die Reise irgendwo ganz anders hingeht. Der Psychiater und Psychotherapeut Michael Schukay. Wir leben ja in einer Zeit, in der, vereinfacht gesagt, wir einer enormen Reizüberflutung ausgesetzt sind, die verhindert, dass bestimmte Tiefen des Erlebens, sei es nun in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zu Dingen, aber auch insgesamt den Lebensgenuss betreffend, unmöglich gemacht werden. Diese Substanz ermöglicht es uns wieder sozusagen mit Kinderaugen, uns der Welt, unserer Umgebung, uns der Schönheit des Lebens letztlich zuzuwenden. Allerdings nicht, und das wird ja LSD häufig vorgeworfen, allerdings nicht in dem Sinne, dass wir uns dann regressiv zurückziehen, uns irgendwelchen Leistungsansprüchen verweigern, sondern indem wir sozusagen eine Kombination erleben aus einer Wiedereröffnung der unschuldigen Kinderaugen und gleichzeitig aber auch einem verbliebenen Erwachsenen-Ich. LSD weckt den Wunsch nach einer spirituellen Revolution, die zunächst nur in Fachblättern und dann auch in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Erfahrungen spiegeln das Lebensgefühl der jungen Generation, die gegen den Vietnamkrieg, gegen Atomversuche, gegen eine materialistische Gesellschaft protestiert. LSD verlässt die Labors und die geschützten Räume der Therapie. Es wird zum Synonym für Flower Power und Love and Peace. Aus dem Medikament wird erst ein Politikum und dann eine Straßendroge. In großen Aufmachern berichten Zeitungen von dramatischen LSD-Trips. Traumreise in den Tod. Selbstmord im LSD-Rausch. Der Trip in den Wahnsinn. LSD wird verboten. Der Schwarzmarkt blüht. Die Karriere eines verheißungsvollen Medikaments bricht ab. Übrig bleibt das Bild einer gefährlichen, unheilbringenden Droge. Peter K. ist heute 52 Jahre alt. Er unternahm 1972 aus Neugier mit zwei Kollegen seinen ersten und einzigen Trip. Dann kamen sie mit einem winzig kleinen Sternchen, also halb so groß wie eine Sternchennudel. Und davon kriegte ich eine Spitze von so einer Sternchenzacke, die war so klein, dass ich die auf der Fingerspitze gar nicht sah. Und dann saßen sie am Tisch und darüber brannte eine Lampe. Und das Erste, was mir auffiel an veränderter Wahrnehmung, war, dass das Licht aus der Glühbirne tropfte wie Saft aus einer Orange. Und ich war ganz begeistert. Und hinter dem einen hing, damals war gerade die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gewesen, hingen mehrere Drucke von den Bildern. Und ich gucke die so an und plötzlich diese vier Farben, die übereinander gedruckt sind, standen plastisch gestaffelt hintereinander. Jedes Motiv, eins in Rot, in Grün, in Gelb und in Blau. Und ich habe mit der Hand versucht reinzufassen, so wirklich war das. Also wie so ein Puppentheater so, dass man aufklappen kann. Naja, und dann ging es also ratzfatz los. Ich bin nur durch den Raum gegangen, habe alle möglichen Gegenstände angefasst, angeguckt. Es stand eine Gesamtaufnahme von der Zauberflöte, da war der Papageno drauf. Und er hatte so einen großen Vogelkäfig auf dem Rücken mit ganz vielen Vögeln drin. Und diese Vögel machten ein Theater, die hopsten in diesem Käfig rum. Und plötzlich war der ganze Wohnraum voll mit blauem und goldenem Wasser, das so in leisen Wellen bis an meine Füße. Und ich merkte dann auch immer schon, das konnte nicht wahr sein, aber das war so realistisch. Und ich habe dann die Hände reingehalten und merkte, da war kein Wasser, aber die Farbe existierte und bewegte sich und Licht schimmerte drauf und so. Da waren zwei Katzen, die waren beide hochträchtig, die lagen dann da. Die wurden auch immer größer, komischerweise, aber nicht beängstigend erstmal. Farben leuchten, zerfließen, bilden Farbschatten. Ornamente und geometrische Muster wirbeln durcheinander. Töne erklingen in nie erlebter Intensität und werden körperlich. Gegenstände beginnen zu leben und beseelen sich. LSD sorgt im Gehirn für Verwirrung. Es beeinflusst die höchsten Regelzentren unserer psychischen und geistigen Funktionen. Seine Molekularstrukturen ähneln denen der Transmitter, die die Botschaften zwischen den Nervenzellen weiterleiten. Das heißt, anstelle der Transmitter bindet sich LSD an die Rezeptoren und überflutet gewissermaßen das zentrale Nervensystem. Die Zusammenhänge sind noch nicht vollständig erforscht. Bekannt ist bisher, dass LSD dem körpereigenen Serotonin verwandt ist. Interessant ist dabei, dass unser Körper selbst Substanzen produziert, die dem LSD ähnlich sind. Der hervorgerufene, veränderte Bewusstseinszustand ist dem Menschen an sich also nicht fremd. Dabei werden Licht und Musik, der umgebende Raum und die anwesenden Menschen Quelle der Erfahrung. Auch eine plötzlich auftauchende Angst vor dem, was kommt, oder die Sorge wegen des illegalen Gebrauchs, alles spielt mit. Irgendwann ging mir durch den Kopf, dass dieser Kollege, der da diese großen Erfahrungen hatte, gesagt hat, ja, wenn du Pech hast, bleibst du da drin in diesem Zustand und wirst verrückt oder springst aus dem Fenster oder so. Und dann fiel mir ein, diese beiden Leute, mit denen ich das da experimentierte, ich kannte die eigentlich kaum. Und da fing ich an und kriegte langsam ein bisschen Beklemmung. Die hatten so einen grün-braunen, melierten Teppichboden, der plötzlich unter mir sich bewegte wie Morast. Ich traute mich nicht mehr hinzutreten, nur da, wo so Teppichbrücken lagen. Und dann wurde mir so irgendwie schwummerig. Ich legte mich auf diesen Teppichboden und ich kriegte ganz viele albtraumartige, ganz kurze, bruchstückhafte Sachen aus meiner Kinderzeit. Ich kriegte unheimliche Angst, dass mein Vater mich verprügeln würde und alles solche Sachen. Hab mir die Hosen voll gepinkelt. Und es ergriff wirklich plötzlich so irgendwas von mir, unangenehmes Besitz. Und ich merkte, ich konnte das auch nicht verdrängen. Es wurde immer schlimmer. Dieses Haus, es war ganz, ganz still. Es war irgendwie ein ganz heißer Augustnachmittag gewesen. Und ich hörte plötzlich in dem ganzen Haus, wie immer Äxte und Messer geschliffen wurden. Die beiden Jungs sagten, was für eine Musik möchtest du denn hören? Ich sag, ist mir ganz egal. Und die legen Tristan auf, was natürlich ganz besonders kam. Diese Wogen von Musik. Und unter mir wogte dieser morastige Teppichboden. Und Stück für Stück verlor ich meine Identität. Zuerst wusste ich noch, dass ich ein paar Tage später eine Zwischenprüfung hatte, irgendwie bei meiner Ausbildung. Dann wusste ich nicht mehr, wo ich hergekommen war, wie meine Straße war, meine Hausnummer. Diese Kakteen wurden immer größer, die kriegten armdicke Stacheln. Diese Katzen sahen drohend aus, die waren inzwischen so auf Tigergröße. Und ich musste Zeit gewinnen. Ich ging raus zur Toilette, weil ich wollte versuchen, irgendwie alles zu verlangsamen. Die hat mir vorher gesagt, wenn der es nicht bekommt, dann sag Bescheid, dann geben wir dir eine Valium. Aber ich wollte das rauszögern, weil ich fürchtete mich irgendwie zu denen. Ich dachte, alles, was die mir geben, ich weiß nicht, was das ist. Und komme aus der Toilette zurück und versuche, die Wohnzimmertüre zu öffnen, krieg die nicht auf und stemme mich mit aller Kraft dagegen, krieg die auf und mir entgegen, so breit wie das ganze Zimmer schießt, eine Woge von Blut, ich die Türe zugeknallt und dann da draußen gestanden und da, was tue ich jetzt? Da fing das auch an, dass sich das so verselbstständigte, dass ich nicht mehr richtig merken konnte, dass es nur Bilder waren, die ich sah. Und ich versuchte mich krampfhaft daran zu erinnern, wer ich war. Ich wusste meinen Namen plötzlich nicht mehr und das war die größte Katastrophe. Die Grenzen zwischen dem Ich und der Außenwelt verschwimmen. Das Ich löst sich auf. Ekstase, glückselige Verschmelzung einen zeitlosen Augenblick lang. Oder entsetzliche Angst vor Tod und Vernichtung. Der Raum schrumpft oder erweitert sich ins Unendliche. Rechte Winkel, Entfernungen, Größen verlieren ihren ordnenden Sinn. Genau wie die Zeit. Sie kann stillstehen oder in Sekundenschnelle Jahrhunderte zurückrasen. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft verschmelzen zur Gleichzeitigkeit. Alles, was das Alltagsbewusstsein braucht, um zu verstehen und sich sicher zu fühlen, gilt nicht mehr. Dann merkten die wohl, wie schlecht es mir ging. Und dann kommt der eine von den beiden und sagt, hier, nimm mal besser die Valium. Hat die so auf der Handfläche und sagt wahrscheinlich ganz freundlich zu mir, willst du die wirklich nehmen? Und für mich hatte das einen drohenden Unterton. Diese Tristan-Musik sowieso, die ist schon, wenn man nichts genommen hat, haut die einen schon um. Ist die schon wie Opium. Und dann der Liebestrank und der kommt mit diesem Wasserbecher und mit dieser Valium auf der Handfläche. Und ich lag auf dieser Musik dann auch. Die bewegte sich unter mir auf diesen Wellen. Da lag ich nicht mehr auf diesem schwappenden Teppichboden, der so moorig, morastig aussah, sondern ich lag auf dieser Musik. Und die trug mich immer und bewegte sich so in Wellen über dem Teppich. Es war wirklich sehr faszinierend, muss ich sagen. Aber gleichzeitig auch die Angst, wenn diese Platte zu Ende sein würde, würde ich oder irgendwas in mir oder an mir auch zu Ende sein. Dann dauerte das noch mal so eine halbe Stunde vielleicht, bis das Ding wirkte und die Bilder langsam etwas weniger bedrohlich waren. Aber in dieser ganzen Zeit, ich bin 1000 Tode gestorben. Die gingen dann mit mir ins Badezimmer, taten mich unter die lauwarme Dusche, weil das soll auch irgendwie helfen. Und ich hatte so das Gefühl, das Ganze hat so einen rituellen Charakter. Ich sollte irgendwie geopfert werden. Während der ganzen Zeit gingen mir hunderte von blitzartigen, kleinen Ängsten, die ich erlebt hatte so im Laufe meines Lebens, vor allem in der Kindheit, gingen mir immer wieder blitzartig durch den Kopf. Vor allem ganz viel Angst vor meinem Vater, was mir so bedrohlich nie in den Sinn gekommen war, dass es dermaßen tief drin saß und dass ich da auf dem Teppichboden also mir die Hose nass gemacht habe. Nur weil der eine sagte, na, da haben wir uns ja was Schönes eingehandelt, so lachend nehme ich an. Vielleicht sollten wir ihm mal ein bisschen den Hintern verhauen oder irgend sowas. Und das hörte ich meinen Vater sagen, aber irgendwie mit einer ganz anderen Bedeutung, ganz anderen Stimme. Und da machte ich mich nass. LSD öffnet die Tore zur inneren Welt. Unbeschränkt werden die Archive des Unbewussten zugänglich. Unbeschränkt tauchen Lebensbilder und archaisches Menschheitswissen auf und verschmelzen mit der gegenwärtig erlebten Situation. Ich hörte eben in dem ganzen Haus, wie die Äxte und Messer geschliffen wurden und sah mich dann in den ganzen mythischen Räumen und Reichen, wo geopfert wurde in Griechenland. So mal war ich in Mykene, dann hatte ich was mit Iphigenie, zu diesem ganzen Krempel, den man sich so angelesen hat. All diese ganzen ritualisierten Geschichten über Johannes den Täufer und über Christi. Also es kullerte alles so aus meinem Kopf oder aus meiner Seele. Und dann immer an diesen riesengroßen Katzen, die sich immer aufreckten nach mir und also absurd bis zum Äußersten, aber unglaublich faszinierend im Nachhinein, dass man das alles in sich hat. Plötzlich ist es, als wenn man irgendwie eine Truhe aufgemacht hat im Märchen und da kommen die ganzen Gespenster oder die Pandora-Büchse oder so, kommt alles raus und ich kriegte den Deckel nicht mehr zu. Ich war wirklich nur ein Gefäß, aus dem dieses ganze Zeug rauslief und hatte gar kein Ich mehr. Ich war niemand mehr. Ich war diese Bilderflut. Ich sah zwar meinen Körper, aber der hatte gar nichts mit mir zu tun und ich hatte keinen Namen mehr. Das war das Tollste. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es irgendwas gibt, das sowas mit mir macht. da war das auf einmal innerhalb von ein paar Minuten mit allem vorbei, was ich je an Selbstbeherrschung oder an Verdrängungsmechanismen gelernt habe. Das war, existierte nicht mehr. Aber das Faszinierendste war wirklich, dass das alles Bilder oder zum großen Teil Bilder waren, die Angst bei mir auslösten oder Angst sich da bebilderte. Und ich hätte das gerne irgendwie nochmal wiederholt unter Anleitung von irgendjemandem, den ich kenne, dem ich vertraue, um nochmal deutlicher an diese Geschichten ranzukommen. LSD macht den Menschen schutzlos. In nie geahnter Intensität erlebt er eine ihm fremde Wirklichkeit, die doch seine eigene ist und die er nicht grundlos vor sich verschlossen hat. Er verliert seine Grenzen. Seine Gefühle vertiefen sich. Vielleicht gerät er in Ekstase, fühlt sich unverwundbar und rennt vor ein Auto. Oder er glaubt, fliegen zu können und springt vom Dach. Vielleicht erfasst ihn Todesangst und er stürzt sich aus dem Fenster. Oder er flüchtet für den Moment in den Wahnsinn. Vielleicht bricht eine Psychose aus, die latent schon vorhanden war. Der Reisende ist auf dem Weg ins Unbekannte seinen Erfahrungen ausgeliefert. Sie sind bedrohlich und existenziell gefährlich, aber sie sind auch zu beeinflussen. Die eigene Persönlichkeit und Gestimmtheit, das Set, wie die Therapeuten sagen, spielen eine wichtige Rolle. Eine bestehende Depression kann sich ins Unerträgliche steigern. Gefühle der Hoffnungslosigkeit können sich in Todessehnsucht verwandeln. Ein Mensch, dessen schützende Reizfilter schon im Wachbewusstsein schlecht funktionieren, ist in Gefahr, überwältigt zu werden von der Flut und Intensität des innerlich Geschauten. Der äußere Rahmen, das Setting, gestaltet das Erleben mit. Die Musik, das Licht, Alltagsgeräusche, der Raum, die anwesenden Menschen. Wer LSD nimmt, muss sich sicher fühlen. Er braucht einen geschützten Raum, der seinen überempfindlichen Sinnen wohltut. Er braucht einen Begleiter, dem er vertraut, der ihn führen kann und zurückholt, wenn er droht, sich für immer zu verlieren in dem Schrecken seiner eigenen Geschichte oder in der glückseligen Verschmelzung mit dem strahlenden Licht. Und er muss vorbereitet sein auf das außerordentliche Erlebnis einer Bewusstseinsveränderung. Die entsetzlichsten Auswirkungen erlebt der, der ohne Wissen LSD schluckt. Schließlich ist die Dosierung und Reinheit der Substanz ausschlaggebend für das Erleben. Schon 50 Mikrogramm, 50.000stel Gramm zu viel können zu einem Horrortrip führen. LSD ist nicht toxisch, es macht nicht süchtig, aber es ist auch kein Konsumartikel. LSD ist ein Medikament, ein Katalysator für unbewusste Prozesse. Das Risiko liegt in jedem einzelnen Gebrauch. Man muss sich ja deutlich machen, dass jemand Inhalte ins Unbewusste verdrängt, das macht ja Sinn. Abwehr und Widerstand gegen Inhalte unseres Bewusstseins sind ja ein nötiger Selbstschutz. Und das zu verändern, aus dem Druck heraus, jemand von einer Symptomatik befreien zu wollen, ist, wenn man so will, bildlich gesprochen, immer ein Gang in unbekannte Tiefen. Also es ist ein Wagnis. Und man muss auch mit der Angst immer rechnen. Und die Angst muss man auch nicht vollkommen eliminieren, sondern man muss die Angst als eine Form, die der betreffende Mensch auch braucht, die schützt ihn auch. Aber manchmal ist die Angst zu groß. Also sie verliert den ursprünglichen Schutzcharakter und wird zu einer Art Gefängnis. Also ich muss doch jemanden haben, der mir sagt, mach so weiter, schau dir das ganz genau an. Und dadurch kann ich mich mit der Angst immer ein bisschen mehr auseinandersetzen und die Angst auch sehen, spüren, begrüßen. Aus Schiviti von Kazetnik, 135633. Der Therapeut spricht während einer LSD-Sitzung zu seinem Patienten, einem Auschwitz-Überlebenden. Das LSD wirkt nicht von selbst. Es braucht Ihre Kooperation, um die Ereignisse aus dem Unbewussten in die Erinnerung heraufzuholen, aus der Erinnerung in die Vision, aus der Vision in die Sprache. Nun, also, wenn Sie kürzlich ein Schockerlebnis hatten, dann ist jetzt die beste Zeit, um diese Erfahrung zu verarbeiten, solange sie noch vor ihren Augen steht, solange sie noch frisch genug ist, um sie auszureißen wie einen giftigen Dorn, bevor sie sich wieder in ihre Seele eingräbt. Das ist es doch, was Sie wollen, nicht wahr? Das ist es doch, was Ihr zitternder Körper sagt. Natürlich wurde von den Therapeuten, die LSD verwendet haben, nicht an irgendjemanden sofort die Substanz verabreicht, sondern im Rahmen einer längerfristigen, in aller Regel psychoanalytisch orientierten Therapie. Das heißt also im Rahmen einer Therapie, in der bekannt war, um wen handelt es sich, was hat dieser Mensch für eine Biografie, mit welchen Komplikationen kann man unter Umständen rechnen, wenn dieses oder jenes unbewusste Material bewusst wird. Während der Reise muss eine Kommunikation besprochen werden, ähnlich wie bei einer Taucherfahrung, wo bestimmte Signale, nonverbale Signale existieren, weil viele Menschen, wie auch ich zum Beispiel, verlieren die sprachliche Kommunikationsfähigkeit. Deswegen muss eine Kommunikation gesichert werden, zum Beispiel durch Zeichen oder durch Handberührungen oder durch andere Signale, wie zum Beispiel Angebot von Getränken oder Angebot von nassen Handtüchern oder anderen Hilfsmitteln. Und wenn die Angst lähmend ist, was auch passiert, dann versuchen wir mit Hilfe von Atemübungen und meditativen Übungen und stiller Begleitung, diese Angst wieder einigermaßen in einen Rahmen zu halten, der erträglich ist. Also wir mussten nie irgendwelche Medikamente verabreichen, die die Wirkung von LSD unterbrechen und die Angst lösen. Die üblichen Psychopharmaka unterdrücken Angst, Unruhe oder Depression. LSD öffnet die Wahrnehmungskanäle. Die eigentliche Behandlung erfolgt anschließend. Eingebettet in eine Psychotherapie kann LSD schwer neurotischen Patienten helfen, die ihr Inneres hinter einer undurchdringlichen Mauer versteckt halten, unerreichbar für sie selbst und für andere, die zwanghaft festhalten müssen an ihren Weltvorstellungen und zugleich unter ihnen leiden, die in lähmender Angst verharren, die depressiv und suchtkrank sind. Ein Vierteljahrhundert lang werden eine Vielzahl erfolgreicher Forschungs- und Therapieprojekte durchgeführt. Mit dem Verbot von LSD Anfang der 70er Jahre nicht nur als Straßendroge, sondern auch als Medikament, finden sie ein abruptes Ende. Nur wenige Psychiater und Psychotherapeuten haben sich dem Verbot widersetzt. Ein wesentlicher Grund ist die damalige Politisierung des LSDs. Nachdem deutlich wurde, welche Gefahr es für das Establishment darstellt, und ich denke, dass das zu einer Art Panikreaktion geführt hat, die sich in einem unreflektierten Verbot, also dass LSD nichts auf der Straße zu suchen hat, darüber müssen wir hier nicht sprechen, aber in einem unreflektierten Verbot eben auch die Forschung betreffend niederschlug. Und dieses Verbot hat offenbar viele Behandler, viele Psychiater, Psychotherapeuten derart verschreckt, dass diese, um nicht ihrer eigenen Karriere auch zu schaden, sich diesem Verbot widerspruchslos anschlossen. Es ist natürlich auch so, dass zur damaligen Zeit die Rolle der Psychiatrie eine nicht unumstrittene war. Ja, in weiten Teilen noch durch Verwahrung gekennzeichnet waren, durch ein großes Gefälle zwischen Psychiater und Patient. Und um mit LSD zu arbeiten, kann man halt sich nicht hinter seinem weißen Kittel verstecken, sondern es verlangt eine wesentlich größere Involvierung in die Beziehung mit dem Patienten. Und es ist leicht vorstellbar, dass das natürlich vielen unbequem vorkam und auch vielen Angst machte. Seit einigen Jahren belebt sich das Interesse an bewusstseinsverändernden Substanzen. In der modernen Hirnforschung erlauben neue bildgebende Verfahren, biologische Prozesse zu erforschen, die mit Bewusstseinsveränderungen einhergehen. In der Psychiatrie wächst die Kritik an den langwierigen, kostenintensiven Therapien schwerer neurotischer Störungen und der Hilflosigkeit gegenüber Drogenkranken. Und auch bei den Jugendlichen steigt wieder der illegale Konsum bewusstseinsverändernder Drogen, verbunden mit einer Kritik an der Sinnlehre der Gesellschaft. Während die Sorge um den Gebrauch illegaler Drogen zunimmt, gewinnt die Diskussion um LSD und andere halluzinogene Substanzen Öffentlichkeit. Das Europäische Kollegium für Bewusstseinsstudien, ECBS, ein multidisziplinäres Forum von Natur- und Geisteswissenschaftlern zur Erforschung außergewöhnlicher Bewusstseinszustände, setzt sich für eine Legalisierung von LSD und anderen bewusstseinsverändernden Substanzen wie Psilocybin für Forschung und Therapie ein. In den USA beginnen vereinzelt Forschungsprojekte im Drogenbereich. In der Schweiz werden speziell ausgebildeten Ärzten Sondergenehmigungen für eine LSD-gestützte Psychotherapie gewährt. Auch Juraj Stieg erhielt von 1988 bis 1993 eine solche Sondergenehmigung. Michael Schukay sammelte dort als Beobachter seine Erfahrungen. In Deutschland ist der Einsatz von LSD in der Psychotherapie immer noch illegal. Sie treffen sich zum Beispiel am Freitagabend in einer schönen Gegend auf dem Lande. Jeder berichtet, was ihn beschäftigt und warum er auf die Reise gehen möchte. Dann folgen 2 Stunden Körperarbeit. Anschließend wird gemeinsam gegessen. Der Samstag ist Fastentag. Er beginnt mit einer Meditation. Der Raum ist leicht verdunkelt und nur mit Kerzen beleuchtet. Matten liegen auf dem Boden ausgebreitet. 8 Gruppenteilnehmer sitzen im Kreis zusammen. Die beiden Therapeuten, ein Mann und eine Frau, verteilen das Medikament und geben letzte Anweisungen. Vor allem nichts zu tun, einfach da zu sein. Möglichst ruhig zu liegen und alles geschehen zu lassen, was geschehen will. 10, 12 Stunden lang. Claudia M. ist 43 Jahre alt. Sie befindet sich seit 2 Jahren in einer psychotherapeutischen Behandlung. Als Kind wurde sie sexuell missbraucht. Sie macht ihre erste Erfahrung mit LSD. Aus Claudias Tagebuch. Ich verliere die Form. Die Stimmen um mich herum werden zu feinen Geweben, die ineinander einfließen. Ich kann sie sehen, obwohl ich meine Augen geschlossen habe, und schwebe fasziniert mit. Plötzlich bekomme ich Angst, mich zu verlieren. Die Stimmen dringen in mich ein, sie überwältigen mich. Es ist, als wenn ich keine Haut mehr hätte. Ich versuche auszusteigen und konzentriere meinen Blick auf ein Fenster. Ich schreibe auf einen Zettel 10, 20 Mal. Abgrenzen, ich kann mich nicht abgrenzen. Grenze. Dann finde ich Blickkontakt zu meiner Therapeutin. Es tut mir gut. Ich habe wieder eine Haut. Ich tauche wieder ab, schwinge wieder mit in diesem Feld der Stimmen. Meine Haut verändert sich. Sie wächst, als wenn ich eine Rinde bekäme, wie ein Baum. Die Rinde wird dicker. Plötzlich habe ich eine Krötenhaut mit Höhen und Tiefen, einen richtigen Panzer. Ich bin uralt. Ich bin in einer anderen Zeit. Ich bin in einer ganz anderen Welt. Es fängt an zu blitzen. Es entsteht ein Feuer. Als es richtig aufflammt, bekomme ich wieder Angst. Es ist zu viel. Ich steige wieder aus. Nach etwa einer halben bis einer Stunde beginnt die Substanz zu wirken und führt zunächst erstmal dazu, dass eine intensive Fragmentierung, also eine Auflösung stattfindet des normalen analytischen, konstruktivistischen Denkens. Das heißt also, in dieser ersten Zeit ist es eher so, dass es wenig Fassbares gibt, dass es, Ferenczi hat einmal so ein schönes Bild genommen, also die Auflösung der Persönlichkeitskristalle, dass das eben stattfindet, und in dieser Zeit muss man eben besonders Sorge tragen, auch dafür, dass es denen, die es genommen haben, gut geht. Dann nach etwa 2 bis 3 Stunden werden die inneren Bilder konkreter, es können Sequenzen auftauchen der eigenen Biografie. Ich habe riesige Angst. Ich will wegrennen, nur wegrennen. Auf allen Vieren krieche ich zur Tür, aber die ist zu, ich kann nicht raus. Und dann taucht diese Situation auf, ganz dicht, ganz deutlich. Sie ist wieder ganz lebendig und eine entsetzliche, wahnsinnige Angst. Und dann riesige Trauer. Ich habe nur noch geweint, in den Armen meiner Therapeutin gelegen und geweint. Geweint. 4 Wochen später. Diese L-Reise steckt immer noch in mir. Dabei habe ich doch gewusst, was damals passierte. Und trotzdem, da ist etwas aufgebrochen. Diese wahnsinnige Angst. Ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten. Es ist immer noch schrecklich, aber es tut gut, endlich darüber zu reden. Es ist sehr unterschiedlich, wohin die Reise führt. Es kann eine Reise sein in den mystischen Bereich, dass man unerwartet erlebt, wie wunderbar unsere Welt ist, oder umgekehrt, wie schrecklich sie ist. Aber in der Regel kommen wir nicht so schnell zu diesen Gipfelerfahrungen, sondern zuerst geht es um Körperempfindungen, um angenehme oder unangenehme Körperempfindungen. Es geht um blitzartige Erinnerungen an bestimmte Kindheitsszenen oder schmerzliche Erfahrungen. Und nach diesen kommen meistens dann große Befreiungserlebnisse, also emotionelle Befreiungserlebnisse. Aber manchmal ist es so viel, dass nur ein Teil eigentlich dann der weiteren Verarbeitung zugänglich ist. Also dass man das aufschreiben kann in einem Protokoll hinterher oder dass man es zeichnet oder dass man es dem Therapeuten erzählt. Das finde ich jetzt sehr wichtig, aber es läuft so schnell und das ist die und die Szene. Also es ist eine Kombination von Erlebnis und Einsicht. Es geht darum, dass durch die therapeutische Beziehung vor der Reise etwas Wichtiges passiert, nämlich Begleitung durch die Angst während der Reise. Und während der Reise gesammelte Material wird nach der Erfahrung dann in mehreren Gesprächssitzungen noch nachgearbeitet. Brigitte L. hat große Probleme mit ihrer Tochter. Sie kann sie innerlich nicht loslassen. Äußerlich ist es zu einem Bruch gekommen. Immer wieder beschäftigt Brigitte L. die Zeit, als sie schwanger war. Sie denkt an die Geburt ihrer Tochter, bei der sie plötzlich kraftlos wurde und ausstieg. Sie macht ihre zweite LSD-Reise. Ich fühle mich wie eine hochschwangere Frau. Mein Therapeut hält mich so, wie man eine Gebärende festhält, die Presswehen bekommt und darum kämpft, dass ein Kind zur Welt kommt. Ein Kampf beginnt um Leben und Tod. Sie oder ich. Aber diesmal spüre ich meine Kraft und ich spüre auch ihre Gegenkraft. Ich spüre sie körperlich. Das tut gut. Mir tut die ganze Vorderseite weh. Es ist ein Gefühl von Trennung, als wäre ich ein siamesischer Zwilling gewesen. Plötzlich fühle ich eine entsetzliche Schuld. Sie soll mein Leben leben. Sie soll leben, was ich nicht leben konnte. Ich sehe spitze Pfeile in sie eindringen. Das sind meine Fragen. Es ist furchtbar. Ich male diese spitzen Pfeile, die durch ein Fenster schießen und ihr wehtun. Male sie immer wieder. Mir wird mit einem Mal klar, dass sie gar keine andere Chance hat, als sich zu entziehen. Dass sie es grässlich finden muss, wenn ich mit ihr telefoniere. Wie in einem Verhör. Ich muss das ändern. Ich darf das nie mehr machen. Wir können beide leben. Ich habe immer noch Schuldgefühle. Ich gerate in einen unbeschreiblichen Geschwindigkeitsrausch, fühle mich wie ein Elementarteilchen einer riesigen Kraft. Kraftvolle Leichtigkeit erfasst mich. Plötzlich zerrt eine andere Kraft an mir, zieht mich in den Keller. Es ist beides da, aber es ist versöhnlich. LSD ist keine Wunderdroge. Sie ermöglicht uns nicht, indem man sie einmal nimmt, unser ganzes Leben zu verändern, sondern sie kann uns nur auf etwas aufmerksam machen, sozusagen wie ein Wegweiser im Nebel, auf etwas aufmerksam machen, was uns in unseren alltäglichen, häufig so frustranen Bemühungen leicht entgeht. Es gibt viele andere Wege und alle weisen Menschen, die mit LSD und vergleichbaren Drogen zu tun hatten, sagen ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben, das, was mir die Droge hat als Botschaft geben können, habe ich erfahren und jetzt mache ich mich auf den langen, mühsamen Weg. Das Grundsätzliche dessen, dieses Erlebens, ist sozusagen wie eine Zielbestimmung. LSD offenbart die Seele. Hinter der psychotherapeutischen Verwendung als Katalysator unbewusster Prozesse liegt in der Tiefe die Chance einer außergewöhnlichen Erfahrung. Das Bewusstsein erhält eine neue Dimension. Die halbsynthetische Substanz LSD gehört in seiner chemischen Struktur und bewusstseinsverändernden Wirkung zu den heiligen Pflanzen alter Kulturen, dem mexikanischen Peyotl-Kaktus mit dem bekannten Rauschmittel Mescalin, dem Teonacatl-Pilz der Azteken und der Ololuiki, den Samen der Trichterwinde. Diese Pflanzen lagen in der Hand von Schamanen und Priestern und wurden wie Götter verehrt. Sie bildeten den Mittelpunkt religiöser Rituale und magischer Heilungen und waren Schlüssel zu Kreativität und Vision. Es ist ja zum Beispiel, wenn man vom LSD kurz weggeht und über Psilocybin spricht, nebenbei gesagt, eine Pilzsubstanz, die auch in unseren Breiten wächst, gerade im Frühherbst, dass diese Substanz, wenn sie eingenommen wird, egal ob in Südamerika, Afrika, Europa oder Asien, sie bei dem, der sie einnimmt, stets die gleichen geometrischen Figuren entstehen lässt, worauf zum Beispiel ein Großteil der Aztekenkunst auch basiert. Das heißt also, dass wir da ein allgemeines Phänomen wiederfinden, was offenbar in uns eben ähnliche Wirkungen erzeugt. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem LSD. Ist ja auch so, dass das mit dem LSD nicht nur nicht neu ist, weil es das in den 50er und 60er Jahren gegeben hat, sondern man muss mit sehr viel Nachdruck vermuten, dass bereits vor Jahrtausenden von Jahren, und zwar im alten griechischen Eleusis, es einen Trank gab, und das hat der Entdecker vom LSD zusammen mit einem amerikanischen Biologen Jahre später herausgefunden, der sehr wahrscheinlich auch ein Mutterkorn, Alkaloid eben verwendete, eben LSD in einer etwas anderen Zubereitung. Und diese Mysterien von Eleusis wurden damals von allen großen Wissenschaftlern und Staatsmännern der damaligen Zeit wahrgenommen und haben, wie man schon formulieren kann, einen großen Einfluss gehabt auf die damalige griechische Kultur. Das Geheimnis der eleusinischen Mysterien. In Eleusis, einem heiligen Ort, der 16 Kilometer von Athen entfernt liegt, wurden jahrhundertelang Menschen in die Mysterien der Göttin Demeter, der Kornmutter und der Vegetationsgöttin, eingeweiht. Sie pilgerten von Athen nach Eleusis und nahmen nach gründlicher Vorbereitung an den Weihen teil. Den Initianten wurde von den eleusinischen Priestern der heilige, psychedelisch wirksame Einweihungstrank gereicht. Sobald der Trank wirkte, zogen sie in das Telesterion, das Innerste des Heiligtums. Die Initianten nahmen teil an der göttlichen Schau, sahen Himmel und Unterwelt und fanden Antworten auf ihre Fragen, auf die Grundfragen der Menschheit. Woher komme ich? Was mache ich hier? Wo gehe ich hin? In der eleusinischen Erfahrung fanden sie Trost, Hoffnung und Heilung. Den Eingeweihten wurde unter Androhung der Todesstrafe verboten, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und selbst wenn sie es gewollt hätten, der Verstand verwehrt den Zugang zu den Mysterien. Die Welt des Rausches unterscheidet sich so grundlegend von der Welt des Wachbewusstseins, dass die Worte fehlen, sich denen verständlich zu machen, die solche Erfahrungen nicht haben. Es bedarf der Metaphern und Symbole, um sich ihnen anzunähern oder sie zu umschreiben. Gerd W. ist 52 Jahre alt. 12 Jahre nahm er, 2-3 Mal jährlich, LSD. Zuerst aus Neugier, später aus dem Bedürfnis heraus, mehr über das Leben und seinen Sinn zu erfahren. Er hörte auf, LSD zu nehmen, als sich die Erfahrungen wiederholten. Ich habe das erste Mal 1969 LSD genommen, da war ich 24, also ein erwachsener Mensch, mit einer Sicht der Welt versehen. Und was für mich das Besondere war, war einfach die Erfahrung, die Welt auch anders sehen zu können. Man sieht die Dinge so, wie man sie vielleicht gesehen hat, bevor man sie benannt hat. Man sieht dieses eine Lebewesen, diesen einen Baum, diese eine Katze und erlebt das als ein einmaliges Lebewesen. Das ist nicht einfach ein Baum, der steht, eine Birke, sondern das ist eine ganz besondere Sache, vor der man steht, die man nie gesehen hat. Und so ist es mit allen Dingen. Man hat nicht die Deutungsmuster zur Hand, mit der man normalerweise die Welt sich erklärt. Und das ist das Faszinierende. Plötzlich entdecken wir die Qualität der Farben und erleben das Geheimnis des Bildes. Wir begreifen die Struktur der Musik und ahnen ihre unfassbare Schönheit. Durch diese Erfahrungen ist mir eine ganz andere Lebensqualität begegnet, von der ich einfach wollte, dass sie in meinem Leben auch weiterhin eine Rolle spielt. Das ist das, was mein Leben verändert hat. Da ist etwas aufgebrochen, da ist mir etwas begegnet, was ich nicht kannte, was meinem Leben aber Tiefe und Wahrheit verliehen hat. Die Sehnsucht nach Grenzerfahrungen und Selbstüberschreitung, nach Rausch und Ekstase, nach spirituellen Erfahrungen und mystischen Ganzheitserlebnissen ist tief im Menschen verwurzelt. Er sucht sie im Tanz, in der Musik, in der Meditation und in Drogen. Es ist die Sehnsucht, ein Geheimnis zu ergründen, das die Vernunft nicht berührt. Aus sich selbst herausgehen zu können, das Wunderbare zu schauen und wieder in sich zurückzukehren. Aber die eigene Grenze zu erleben, bedeutet auch die Gefahr, sie zu überschreiten. Ich habe manchmal, nachdem es zu wirken begann, das Gefühl gehabt, ich habe jetzt meinen Verstand verloren. Mit Absicht habe ich mich jetzt verrückt gemacht. Das ist irreparabel. Ich komme nie wieder zurück. Mir ist der Boden unter den Füßen genommen. Ich könnte jetzt nicht in diesem Zustand zu einem Bäcker gehen und zwei Brötchen kaufen. Dazu wäre ich nicht in der Lage. Ich würde schon im Treppenhaus vergessen haben, wo will ich hin, weil einfach meine Ideen, meine kleine menschliche Ideenwelt sofort verbrannt wird von dieser großen, tiefen Erfahrung. Da ist einfach alles verloren, was einem normalerweise leicht fällt und vertraut ist. Ich weiß jetzt nichts mehr, ich kenne meine Namen nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich arbeite, was ich mache. Ich weiß nur noch, dass ich hier sitze vor einem Tisch und das ist ein solches Geheimnis, etwas so Unfassbares, dass alles Denken darüber hinaus gar nicht in Frage käme. Das alleine zu verstehen, ist schon nicht möglich. Was ist das hier? Leben, sitzen am Tisch, hier sein. Ungeheure Fragen, vor denen man steht. Ich sah die Wolkenfetzen am Sonnenhimmel, die sich jäh mit lautloser und atemberaubender Majestät zu einem Übereinander von Tausenden von Schichten auftürmten und wartete darauf, dass dort oben im nächsten Augenblick etwas ganz Gewaltiges, Unerhörtes, noch nie Dagewesenes erscheinen oder geschehen würde. Normalerweise fühlt man als Mensch sich ja als ein Ich, abgetrennt von dem Du, von dem Anderen, von dem Außen, und lebt sein kleines Leben auf seine Weise mit seinen kleinen Zielen. Und unter LSD macht man einfach die Erfahrung, das ist nicht so. Es ist alles eins. Das Leben ist ein großer Strom wie Elektrizität, der fließt durch alles. Und indem ich mit diesem Strom Kontakt habe, habe ich mit allem Kontakt, mit jedem Menschen, und zwar einen tieferen, wesentlicheren Kontakt, als die Kommunikation im nüchternen Zustand es möglich macht. Und das ist eine überwältigende Erfahrung. Zu sehen, in diesem Universum, alles was lebt, ist eines und mein Leben ist nicht nur ein Teil davon, das ist falsch, es ist das eine. Und diese Erfahrung ist mit großem Glück verbunden. Ich befand mich hinter meinen geschlossenen Lidern im Weltmittelpunkt der Windstille. Aber ich begriff im gleichen Augenblick auch das Leiden und den Ekel, die Missstimmungen und Missverständnisse des gewöhnlichen Lebens. Dort ist man nie ganz, dort ist man zerteilt, zerhackt und zerspalten in die winzigen Scherben der Sekunden. Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mich selbst und meine Mitmenschen gesehen auf eine Weise, die ich nie wieder vergessen konnte. Ich habe gesehen, dass wir alle maskiert sind, dass wir alle ein falsches, unechtes Leben leben, dass wir von Kindheit auf an gelernt haben. Ich habe den Menschen angesehen, dass in ihren Gesichtern, besonders bei älteren Menschen, nur die Augen lebendig waren. Die funkelten auf eine unverstellte, echte Weise, während darum herum das Gesicht, das Fleisch des Gesichtes wie Pappmaché-Maske wirkte. Ich habe gesehen, dass die Menschen Marionetten sind, geschnitzt aus Holz und an Fäden sich bewegen. Und bei mir selbst habe ich das gesehen, einfach an der Art und Weise, wie ich selbst mich verhalte. Aberglauben sagen die einen, psychopathologische Zustände sagen andere. Grenzerfahrungen und mystische Ganzheitserlebnisse, Rausch und Ekstase haben in unserer Kultur keinen Platz. Nur in gesellschaftlichen Nischen können sie sich noch ausdrücken. Wir haben verlernt, sie zu gestalten, und unsere Betäubungsmittelgesetze verbieten die Substanzen, die sie auslösen können. Die Grundlage unseres westlichen Weltverständnisses ist das Erleben der Welt als Objekt, dem der Mensch gegenübersteht. Ein Gegenstand, den er in Gebrauch nehmen kann. Unserer Zivilisation, der gesamte technische Fortschritt, beruhen auf dieser Auffassung. In anderen Bewusstseinszuständen erlebt sich der Mensch als Teil der Welt. Es ist ein umfassendes Wirklichkeitserleben, das über den unmittelbaren Moment weit hinausreicht und denjenigen verändert, der es erfährt. Ganz konkret hat sich das verändert, indem ich andere Freunde hatte, andere Lebensinhalte. Es hat sich konkret geändert durch kleine Dinge, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, kein Fleisch esse. Das hat zu tun mit den Erfahrungen. Das war ganz klar, nach diesen Erfahrungen konnte Alkoholkonsum in meinem Leben keine Rolle mehr spielen, weil das mich genau in eine entgegengesetzte Richtung gebracht hat, als das, was mich interessierte. Das hat diese Welten verdeckt, statt sie zu öffnen. Auch ebenso mein Arbeitsleben. Ich war nicht mehr bereit, nach diesen Erfahrungen ein Berufsleben zu praktizieren, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Ich habe versucht, in meinem Leben einen Raum mir zu schaffen, in dem ich diesen erfahrenen Dingen nahe sein konnte. Das heißt, viel Zeit, viel Muße, viel Einkehr, viel Stille, ohne Absicht. Das ist so die beste Voraussetzung, um auch ohne LSD an diese Welten zu kommen. Sie sind ja da. Und wenn man einmal einen Schlüssel zu dieser Welt gefunden hat, immer erreichbar. Vielleicht durchschaut er die menschenverachtenden Facetten der Gesellschaft, in der er lebt. Vielleicht verliert er die Lust, sein sinnentleertes Leben durch Konsum zu überdecken. Vielleicht will er einfach nicht mehr mitspielen in der Leistungsgesellschaft. Aber vielleicht kann er es auch nicht mehr und gerät ins gesellschaftliche Abseits. Losgelöst aus der kulturellen Gemeinschaft wird bewusstseinsveränderndes Erleben beziehungslos und der Alltag bleibt grau und öde dahinter zurück. LSD wird gefährlich, auch ohne Horrortrip. In den traditionellen Kulturen lagen und liegen die halluzinogenen Pflanzen in der Obhut von Schamanen und hohen Priestern. Eingebunden in Rituale erlauben sie herauszutreten aus dem Alltagsbewusstsein, hinein in einen umfassenden Sinnzusammenhang. Sie gehören in erfahrene Hände. Albert Hofmann, Entdecker des LSD. In der Möglichkeit, die auf mystisches Erleben ausgerichtete Meditation von der stofflichen Seite her zu unterstützen, sehe ich die eigentliche Bedeutung von LSD. Eine solche Anwendung entspricht ganz dem Wesen und Wirkungscharakter von LSD als sakraler Droge. Wir in unserem Denken sind ständig mit der Dualität beschäftigt, zwischen schön und hässlich, zwischen gut und böse. Und diese Dualität ist unser Alltagsleben und eine Gewohnheit. In diesen veränderten Bewusstseinszuständen hört das schnelle Denken und das Hin und Her allmählich auf. Und es entsteht in besten Momenten ein Zustand des Ausgleichs und des Friedens und der Ruhe. Und dieser Moment der Ruhe und Besinnung ist so wichtig, dass man plötzlich entdeckt, dass man aus diesem offenen, ruhigen Zustand eine neue Erfahrung machen kann. Ich bin ganz sicher, dass man durch jahrelange meditative, disziplinierte Übung auch zu diesen Zuständen kommt. Aber LSD öffnet hier einen neuen Weg, auch für Menschen wie ich zum Beispiel, die atheistisch aufwuchsen, dass ich da in der zweiten Lebenshälfte, dass man offen war zu diesen Themen. Aus Der Weg nach Eleusis. Während der Körper daliegt, ist die Seele frei. Verliert jedes Gefühl für die Zeit. Wach wie nie zuvor durchlebt sie eine Ewigkeit in einer Nacht und sieht die Unendlichkeit in einem Sandkorn. Was man gesehen und gehört hat, ist unauslöschlich im Gedächtnis eingeprägt. Endlich weiß man, was das Unsagbare ist. Die Seele selbst wird gepackt und geschüttelt, bis sie erzittert. Auf NDR 4 hörten Sie Die Unendlichkeit in einem Sandkorn – Erfahrungen mit LSD. Ein Feature von Barbara Manitz. Es sprachen Christoph Banzer, Peter Bieringer, Marlen Diekhoff, Ulla Evra und Günther König. Musik Rainer Prüss. Ton und Technik Sönke Hennings, Christa Schmidt-Klevenow und Wolfgang Dirks. Redaktion Ursula Voss.